Ich könnte sagen von Petefi. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ich könnte sagen von Petefi. Ich könnte sagen, hör mich an, mein Mädchen. Gott pflanzt in meine Brust ein Herz hinein, das er mit seiner eigenen Hand gesegnet. Wenn du es willst, so sei's auf immer dein. Ich könnte sagen, Mädchen, willst du herrschen? Ich mache dich zur Herzenskönigin. Ein Meer ist dieses Herz, die schönste Perle, der treue, seltene Perle wächst darin. Und weiter könnt ich sagen, keiner Perle jemals ein reiner, heller Licht entquoll. Dies und noch anderes wüsst ich, doch ich schweige, weil ich nicht weiß, wem ich es sagen soll. Ende von Ich könnte sagen von Petefi.